Das Pyongyanger Internationale Symposium über die kontinuierliche Entwicklung fand am 5. und 6. Oktober im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang statt. Die Mitarbeiter des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz, des Landwirtschaftsministeriums, des Ministeriums für Kommunalwirtschaft und der staatlichen Hauptverwaltung für Tourismus und der benachbarten Bereiche, die Lehrer und Forscher der Wissenschafts- und Bildungsinstitutionen waren daran beteiligt. Zugegen waren dabei auch Park Kyung-ae, Professorin der kanadischen Universität British Columbia und Direktorin des kanadisch-koreanischen Zusammenarbeitsprogramms für Wissensaustausch und die Experten aus Malaysia, den USA, China, Indien und Großbritannien und die Mitglieder der diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVJK. Das Symposium verlief geteilt in Sektionen Klimaveränderung, kontinuierliche Landwirtschaftsentwicklung, Wasserreservepflege, Forstpflege, Abfallverwaltung und kontinuierliche Tourismusentwicklung.